Einsam geh ich durch unsere Straßen, seh unglaublich viele Gäste. Sie belagern unsere Straßen, aber vielmehr unsere Kneste. Feiern fremde Feste, greifen unsere Kohle ab. Und für uns bleiben die Reste, wir wollen für sie doch nur das Beste. Doch liebe Gäste, wie habt ihr euch das vorgestellt? Glaubt ihr, bei uns ist unerschöpflich Platz für Menschen aus der ganzen Welt? Ja, unser Geld ist, was euch lockt, warum ihr euch zu uns gesellt. Euch hat kein Mensch hierher bestellt, bald werden Urteile gefällt. Stellt ihr euch das vor, bei uns ist kein Platz mehr. Sicher ist bei eurer Gegenwart keine Straße und kein Platz mehr. Kein Platz mehr für euch und eure Verwandten. Kein Platz mehr für Geschwister, Cousins, Onkels und Tanten. Unsere Städte brannten, durch euch war ich schon viel zu oft. Und viel zu oft haben wir uns schon mit euch gezofft. Irgendwann ist Schluss, die Chance habt ihr selbst verbockt. Verloren, verzockt, die offene Hand abgeblockt. So kann und wird es nicht mehr weitergehen. Wir haben die Schnauze voll von euch und eurer Art. Das war's für euch, wir haben die Schnauze voll. Ihr habt euch selbst versaut, unser Gastrecht missbraucht. Die Gutmütigkeit benutzt und unser Nest beschmutzt. So kann und wird es nicht mehr weitergehen. Wir haben die Schnauze voll von euch und eurer Art. Das war's für euch, wir haben die Schnauze voll. Ihr habt es so gewollt, lang genug kein Respekt gezollt. Unsere Heimat zerstört, geht allen, wo ihr hingehört. Und Anwohner berichten über ein Klima der Angst. Jeden Tag sind wir Augenzeuge von einer Straftat. Sind sie respektlos und gewalttätig? Also es ist halt so dreist, dass die auch die Leute, die direkt auf den Stühlen hier vom Laden sitzen, direkt angreifen und direkt bestehlen. Das, was in Köln passiert, ist nichts. Das passiert ihnen jeden Tag. Lässt euch bitte rein, vor unseren Augen. Und Mord war auch schon, aber nichts kann aufgelöst werden, weil die Leute einfach verschwinden. Die sogenannten Antänzer sind hier schon lange ein Problem. Wir beobachten die Szene mit versteckter Kamera. Mitten auf dem Platz werden Drogen verkauft. Dieser Dealer sagt, er sei Asylbewerber aus Tunesien. Gleich daneben entdeckt ein Taschendieb sein nächstes Opfer. Diesen existenziellen Tod, und zwar nicht nur von außen durch den Islam, sondern sogar von innen. Weil trojanische Pferde wie Frau Merkel diesen Effizit mit voran. Es mag so sein, dass es zutrifft, dass kein Mensch illegal ist, aber dass so manche Tat von diesem Mensch illegal ist. Illegal ist zum Beispiel, in Horden Leuten abzuziehen oder in großem Stil mit Menschen und Drogen zu dealen. Also verzieht euch dahin, von wo ihr einst gekommen. Das Maß ist nun voll, seid uns dort schon dumm gekommen. Ihr seid hier nicht zu Hause, habt euch genug wie Affen benommen. Rekordbister! Die Parole, die jeder Deutsche nun vernommen. So weit gekommen ist es durch eure eigene Schuld. Ihr seid blind vor falschen Dogmen und vom Kult mit der Schuld. Aber genug ist genug von oben, ohnehin nur Lug und Trug. Es gilt den Fall zu stoppen, beenden deren Siegeszug. Die Hoffnung schlug noch nicht auf dem harten Boden auf. Der ist im Flug, ist noch zu stoppen, geben die Heimat noch nicht auf. Schwere Zeiten sind wir doch gewohnt und nehmen es in Kauf. Das Land muss leben, die Erhebung, sie nimmt ihren Lauf. Es nicht mehr weitergehen, wir haben die Schnauze voll von euch und eurer Art. Das war's für euch, wir haben die Schnauze voll. Ihr habt euch selbst versaut, unser Gastrecht missbraucht. Die Gutmütigkeit benutzt und unser Nest beschmutzt. So kann und wird es nicht mehr weitergehen. Wir haben die Schnauze voll von euch und eurer Art. Das war's für euch, wir haben die Schnauze voll. Ihr habt es so gewollt, lang genug kein Respekt gezollt. Unsere Heimat zerstört, geht allen, wo ihr hingehört.